Willkommen in Hamburg. Hallo Katrin, vielen Dank, dass du mich heute auf deine Couch eingeladen hast. Aber sehr gerne doch. Wenn wir schon die Gelegenheit haben, müssen wir sie nutzen. Also, wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehen, sind wir heute... Hören. Geht schon gut los. Weil ich dich ausnahmsweise mal sehe, ist gleich alles anders. Nein, also wie ihr hört, sind wir gemeinsam auf einer Couch. Wir nehmen heute also nicht aus der Entfernung auf. Es ist ja nun mal Weihnachtszeit und ich bin aus gegebenem Anlass in Hamburg und Umgebung unterwegs und Katrin ist so nett und beherbergt mich. Genau, und da haben wir gedacht, wenn die Julia schon da ist, machen wir eine Folge. Vielleicht wird sie nicht ganz so lang und so ausgiebig, weil wir ja quasi gerade erst aufgenommen haben, aber wir haben was zu erzählen. Und ganz ehrlich, die letzte Folge war auch wirklich lang. Ja, dann können wir jetzt uns ein bisschen kürzer fassen. Stimmt, es ist ja auch nicht viel passiert seitdem. Genau, willst du anfangen? Ich habe ein Projekt fertig. Ja, cool. Die Socken, die ich letztes Mal, glaube ich, angeschlagen habe während des Podcastens. Ja, oder schon dran gestrickt. Ich weiß nicht mehr so genau, aber du hattest auf jeden Fall die dazugehörige Wolle in der Hand. Ich habe die geringelten fertig gestrickt, abgekettet und habe das noch als fertiges Projekt nachgetragen. Genau, und ich glaube, du hast die wirklich angefangen. Und ich meine, ich habe dann die nächsten gleich angeschlagen. Und die sind jetzt fertig. Die sind heute Nachmittag extra für den Podcast. Deswegen haben wir auch nicht gestern aufgenommen, sondern heute, damit ich immerhin ein fertiges Projekt vermelden kann. Die sind heute Nachmittag fertig geworden. Leider bluten sie enorm aus. Katrin sagte schon, dass das vielleicht an ihrem Wasser hier liegt, weil da war ich jetzt doch überrascht, wie viel Farbe da rauskommt. Keine Ahnung, also ich habe das relativ häufig, dass wenn ich Dinge wasche, dass die massiv ausbluten. Deswegen habe ich die Vermutung, es könnte mit der Wasserqualität hier zu tun haben. Ich weiß es nicht, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall war Julia länger im Bad verschwunden. Zum Wollewaschen. Genau, also ich habe mir dann keine größeren Sorgen gemacht, weil ich ja wusste, dass sie mit der Wolle im Bad ist und nicht aus anderen Gründen. Aber sie kam und kam nicht wieder. Es war schon ganz spannend. Also wenn irgendjemand von euch da draußen zufällig in Wasserchemie bewandert ist und uns da aufklären kann, ich glaube, wir wären da ganz interessiert. Genau, das wäre ganz spannend. Also ich meine, dass wir hier relativ hartes Wasser haben, kann aber auch das nicht wirklich beschwören. Aber ich glaube, es ist eher hart als weich. Und, aber Wasser habt ihr, das kann ich bestätigen. Genau, Wasser haben wir und wie auch immer. Auf jeden Fall trocknen gerade Julias Socken. Ja, das war's dann aber auch schon aus der Kategorie fertige Projekte. Wie sieht's denn bei dir aus? Ja, ich habe auch das, woran ich beim letzten Mal gestrickt habe, fertig, nämlich den Switchback-Cowl. Ja, frag mich jetzt bitte nicht. Wir haben natürlich keine Notizen gemacht. Das ist eine ziemliche Spontanaktion, deswegen gibt es keine Notizen und nichts. Wir sind top vorbereitet, wie immer. Nein, sonst sind wir besser vorbereitet. Und deswegen kann ich euch gerade weder sagen, wie der Autor heißt, noch der Autor, der Designer, die Designerin, noch sonst irgendwas. Aber auf jeden Fall ist der Switchback-Cowl fertig. Der hat so Wedges, so Ecken aus verkürzten Reihen, die sich abwechseln mit einem Streifen aus zweifarbigem Patent. Und diese verkürzten Reihen sind kraus-rechts gestrickt. Und es gibt insgesamt viermal so Streifen mit zweifarbigem Patent und drei von diesen Ecken oder quasi Runden, die dann halt so, ja, zu so mondförmigen Dingern werden. Dadurch ist die Form ein bisschen lustig, es ist nicht einfach nur ein glatter Schlauch. Und ich habe es aber weder die Fäden vernäht, noch das gewaschen, gespannt, sonst was. Aber da ich die ganze letzte Woche schon wieder krank zu Hause war, das ist echt krass. Ich habe jetzt von Mitte November bis jetzt eigentlich gefühlt alle paar Tage mich krank gemeldet im Büro, ganz krass. Und jetzt habe ich gesagt, die letzte Woche vor Weihnachten gehe ich da auch nicht mehr hin, habe mich krank schreiben lassen und versuche das wirklich mal auszukurieren. Und vielleicht hört ihr es an meiner Stimme. So ganz, ganz weg ist es noch nicht an der Stimme, aber ich fühle mich zumindest seit langem mal wieder halbwegs gesund. Auch wenn meine Stimme noch nicht so ganz perfekt klingt. Aber das kann ja noch werden. Ja. Dann solltest du vielleicht einfach weniger podcasten und deine Stimme mehr schonen, aber genau, gut. Genau, was jetzt auch mit den anstehenden Weihnachtstagen und wir treffen viele Leute. Das wird sehr erfolgreich werden mit den Stimme schonen. Mal gucken. Also wie auch immer. Auf jeden Fall, ja, schauen wir mal. Aber auf jeden deswegen ist bei mir was fertig geworden, weil ich auch relativ viel Zeit auf dem Sofa mal wieder zugebracht habe. Unter meiner kuscheligen, handgewebten Decke. Ja. die ich ganz doll vor Julia verteidigen muss. Neid, Neid, und der pure Neid. Da ich Julia auch alleine in der Wohnung lasse, weil sie noch länger hier bleibt, während wir schon mal abdüsen, habe ich ein bisschen Sorge, dass die Decke weg ist, wenn ich wiederkomme. Aber ich weiß ja zur Not, wo ich Julia finde, auch wenn ich dafür nach Toulouse fliegen muss. Weil dann wär's wahrscheinlich, du grundsätzlich überhaupt mal wieder tun könntest. Ja, das könnte ich auch mal wieder tun, aber dann ist es wahrscheinlich günstiger, ich kaufe mir in Lüneburg eine eigene Decke, als ich fliege dafür extra nach Toulouse, um die zu holen. Aber davon mal ganz abgesehen. Also ich muss ja auch sagen, leider passt die Farbstellung nicht so ganz zu meiner Couch. Also das ist auch meine einzige Hoffnung. Nein, sie passt farblich wirklich überhaupt gar nicht zu deiner, aber hervorragend zu meiner Couch. Das hast du jetzt aber auch ein bisschen übertrieben. Also irgendwas geht immer. Ja, aber die roten Streifen passen definitiv nicht zu deiner Couch. Das stimmt. Ich habe mir Mühe gegeben. Aber wenn ich sie richtig rumfalte, dann sieht man die roten Streifen nicht. Genau, aber dann kannst du nicht drunter liegen. Ich mache dann die Augen zu. Irgendwas fällt mir ein. Nein, einfacher, wir haben Spaß. Ja, einfacher wäre es ja, wenn ich wirklich mit dir nochmal hinfahre und mir auch eine gebe. Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich der bessere Plan. Vielleicht ergibt sich das ja noch. Wir schauen also mal. Nicht über Weihnachten. Nein, nicht über Weihnachten, aber wir werden im nächsten Jahr mal Kalender abgleichen und in der Weberei anfragen und keine Ahnung. Ja. Wir machen Fortschritte. Das machen wir. Genau. Und woran strickst du gerade, Julia? Ich habe den, wie heißt das, Zopfmusterpulli wieder ausgegraben. Den hatte ich ja zur Seite gelegt, um dann einfach mal die Socken zu stricken. Wie das so ist, ich habe den wieder in die Hand genommen, habe mich dann gewundert, was ich für Markierer gesetzt habe. Habe auch immer noch nicht rausgefunden, warum ich einen Markierer gesetzt habe, ganz ehrlich. Sehe da jetzt aber drüber hinweg und habe da einen Moment gebraucht, um mich in das Muster wieder reinzufrickeln, weil ich natürlich auch versäumt habe zu notieren, wo ich war. Also immer so ist. Zur Erinnerung, das ist ein Pulli aus der Brooklyn Tree Shelter, die ich in Amsterdam bei Steven and Penelope mitgebracht habe, im April. Und der Pulli ist aus einem Rowan-Magazin, wenn mich nicht alles täuscht, aus der Nummer 50. Das ist eine großartige Ausgabe. Und das ist ein Pulli, der vorne ein Zopfmuster drauf hat, eigentlich in Teilen gestrickt wird. Ich stricke ihn aber in der Runde, weil ich wie immer nähfaul bin. Die Ärmel habe ich schon fertig bis dahin, wo man die dann, also eigentlich würden die halt angenäht werden, aber mit einer Raglan-Schräge und ich habe dann beschlossen, ich stricke auch das aus einem Stück. Das heißt, die Ärmel sind bis zur Arm, nee, nicht Armbeuge, bis zur Achsel. Achsel? Ja. Ja, Achsel. Oh Gott. Fertig gestrickt und liegen hier neben mir und beim Pulli fehlen nur noch ein paar Zentimeter und dann bin ich an der gleichen Stelle. Ich hoffe, meine Wolle reicht. Ich habe die etwas knapp bemessen, weil der Referenzpulli, den ich im Kopf hatte, der war noch nicht so weit, dass ich hätte sehen können, dass die Wolle dafür auch nicht reicht. Jetzt muss ich mal schauen. Der hat aber einen relativ weiten Rundhalsausschnitt. Ja, der läuft als Rundhalsausschnitt. Ja, würde ich sagen. Ist relativ weit allerdings. Also jetzt noch kein Carmen-Ausschnitt, aber irgendwo dazwischen. Deswegen habe ich die hoffentlich begründete Hoffnung, dass die Wolle trotzdem reicht. Aber wie will sie? Ja, werden wir dann. Ja. Und ihr hören. Ja. So ungefähr. Hast du noch mehr Projekte irgendwie? Ich habe noch ein Spinnprojekt mitgenommen, aber jetzt noch nicht wieder dran gearbeitet. Und im Geiste bin ich natürlich schon mit der Maschenprobe beschäftigt für den Pulli für meine Schwester. Mhm. Aber auch noch nicht weiter als im Geiste. Ja, das ist ja schon mal was. Ja. Wo du den Wollwickler findest, weißt du? Ja, nee, die Wolle ist im Knäueln. Das habe ich in Paris, als ich noch in Paris war, vor ein paar Wochen. Über die Wolle habe ich, glaube ich, auch schon gesprochen im letzten Podcast. Das war die, die ich gekauft habe in Paris. Ja, hast du. Die aber ich bin irgendwie, zu viele Dinge gleichzeitig. Du, und kein immer Problem. Immer noch die Nachwirkung von Antibiotikum und überhaupt. Aber ja. Wichtig ist ja, dass ich den Überblick über meine Hauptsache du behalte. Weißt, wo du alles findest. Besser als wenn ich das nur weiß und du nicht. Das wäre doof. Ja. Nee, von daher. Ansonsten habe ich an den Socken gestrickt, aber die sind fertig. Oh. Du siehst überschaubar. Ja, ich sehe tatsächlich überschaubar. Ja, ich bin auch relativ überschaubar in meinen sonstigen Strickprojekten. Ich stricke gerade an der Yawl, glaube ich, heißt die Jacke, mit dem Amy Herzog Custom Fit, die ich im Frühjahr schon mal angefangen und dann wieder geribbelt hatte, weil die Maschenprobe so gar nicht passte zu dem, was ich dachte, was sich dann, wie ich ja, glaube ich, beim letzten Mal schon erzählt habe, daran was daran gelegen hatte, oh, mein Sprachzentrum ist irgendwie gestört, dass ich an die Maschenprobe eine andere Nadelstärke rangeschrieben hatte, als die, mit der ich es gestrickt hatte, und deswegen passte es dann nicht. Und nachdem ich einfach eine kleinere Nadel genommen hatte, passte die Nadelstärke auch, wie sie sein sollte. Aber ich bin hocherfreut, dass nachdem du uns nun in fast jeder Folge seit dem Frühjahr über diese Jacke berichtet oder aktiv über sie geschwiegen hast, auch solche Folgen gab es, ja, dass du sie jetzt tatsächlich wieder in die Hand genommen hast und dass es jetzt seinen Weg geht. Genau, und sie ist ungefähr wieder auf dem Zustand, wo sie war, als ich im Frühjahr geribbelt habe. Also das heißt, jetzt ungefähr, na, ich glaube, jetzt habe ich tatsächlich schon wieder mehr reingestrickt, als ich im Frühjahr hatte. Jetzt geht es voran. Mal gucken. Und letztes Mal hatte ich nicht dran gestrickt, weil ich die linken Reihen alle mit Portuguese-Knitting gemacht habe und gesagt, das ist mir zu blöd, wenn da der Faden dann immer am Mikrofon vorbeiläuft. Und jetzt habe ich beschlossen, ich stricke einfach ganz normale linke Maschen auf der Rückreihe ohne dieses Fadengebamsel fürs Portuguese-Knitting. Das ist beim Podcasten etwas... Es erfordert doch noch ein bisschen Konzentration, auch wenn ich es ganz angenehm zu stricken finde. Abgesehen davon, dass du ja gar kein Mikrofon trägst im Moment. Genau, davon abgesehen würde ich gerade kein Mikrofon tragen, aber es frappelt schon so ein bisschen, weil da die Büroklammer an der Foldback-Klammer herumdengelt und es klappert immer so ein bisschen. Und deswegen stricke ich jetzt einfach normale linke Maschen. Festgestellt, dass die, ich habe die zwischendurch mal gewechselt, dass die von der Fadenspannung sich nicht groß unterscheiden und somit ist es egal. Und deswegen kann ich damit auch podcasten. Ansonsten habe ich noch kein, doch, ich habe ein Projekt auf den Nadeln, was ich gestern Abend angeschlagen habe, während wir, oder kommen wir gleich im Medientipp wahrscheinlich zu, während wir gestern was ganz Nettes geschaut haben, habe ich angeschlagen den Street Art Cowl von Sarah Shearer, den habe ich, ich weiß gar nicht genau wann, auf jeden Fall, irgendwie in den letzten 12 Monaten schon mal gestrickt, weil ich die Wolle dafür in Rheinberg gekauft habe. Also muss es in den letzten 12 Monaten gewesen sein. Ich weiß nicht ganz genau, wann es war. Und ich wollte noch was auf einer grauen Tweed-Wolle schicken. Ich sag doch mal, Sprachzentrum ist völlig daneben. Die ich im September auf dem Wollfest in Lüneburg gekauft hatte. Nämlich von Fabula Rasa, graue Tweedwolle mit so bunten Farbflecken drin. Und ich wollte unbedingt noch ein graues Tuch haben. Und ich wollte irgendwas haben, wo ich möglichst viel von dieser Wolle verarbeite. Und was gleichzeitig so mindless ist, dass ich es jetzt für unsere Weihnachtsreise mitnehmen kann. Mit viel unterwegs sein, Leute treffen und im Zweifelsfall mit Leuten zusammensitzen, die nicht so strickaffin sind. Und was man trotzdem gucken kann und dass die nicht so irritiert sind, wenn man dauernd in der Anleitung guckt. Und deswegen wollte ich irgendwas haben, was nicht so schwierig ist. Und ja, irgendwie bin ich zurückgekehrt zu diesem Kaul, nachdem ich, glaube ich, 3 oder 4 Abende lang mich durch die Pattern-Bibliothek von Ravelry gequält habe. Und ich kann es bestätigen. Und mich, ja, Julia war mindestens 2 davon anwesend und mich einfach nicht entscheiden konnte. Und irgendwie passte alles nicht so richtig. Und dann... Ich habe gesagt, ich mache das Ding einfach nochmal, das sitzt toll am Hals, es sieht aus wie ein Dreieckstuch, hält aber wie ein Kaul. Und das finde ich sehr praktisch und wundervoll. Das kann man halt nicht über die Schultern legen, aber das ist auch der einzige Nachteil. Aber dafür habe ich ja andere Sachen und deswegen habe ich das wieder angefangen. Habe es dann aber schnell wieder zur Seite gelegt, denn ich will es ja unterwegs stricken und nicht zu Hause auf dem Sofa. Und die Jacke, die ich noch anschlagen wollte, die ist auch bis jetzt glorios gescheitert, daran angeschlagen zu werden. Da hatte ich von, Jerina, wenn mich nicht alles täuscht, im September, für meinen September-Check-in ja eine Anleitung geschenkt bekommen. Und das hat sich ja alles hin und her gezogen. Und es wird die Jacke Seaswell. Auch da kann ich gerade nicht auswendig sagen, wie die Designerin heißt. Die Maschenprobe passt, es ist alles wundervoll. Was man aber leider erst rausgefunden hat, wenn man die Anleitung auch tatsächlich liest, weil es vorher nicht in dem Ravelry-Teil steht, man braucht Nadelstärken in 4 Größen für diese Jacke, weil sie hat eine leichte Hüfttaillierung, was ich ja sehr mag. Und die wird eben nicht durch Ab- und Zunahmen, sondern durch das Verändern der Nadelstärke erzielt. Und da ich mit 3,75 anfange, Nadelstärke, muss ich dann in Viertelgrößen runtergehen. Und ich habe zwar 3,5er und 3er Nadeln, aber ich habe keine 3,25er Nadeln. Und da ich ja doch immer noch leicht erkältet war diese ganze Woche, habe ich gesagt, ich gehe nicht vor die Tür, ich will ja gesund werden. Also ich bin schon vor die Tür gegangen, aber nicht irgendwie in die Innenstadt oder so. Schon gar nicht U-Bahn gefahren. Und ja, Julia hat heldenhaft versucht, mir Nadeln zu besorgen, ist aber gescheitert, weil der Laden, wo sie war, keine Viertelgrößen hatte. Was ich ganz ehrlich, ganz tief in meinem Herzen hat mich das natürlich beruhigt, weil, wie haben wir immer so schön gesagt, zwischen 3,5 und 4, da gibt es doch gar keine Größe mehr. Das würde ich so nicht sagen. Also ich bin bis jetzt tatsächlich in meinem Strickleben ohne 3,25er Nadeln ausgekommen, aber auf 3,75 möchte ich tatsächlich nicht verzichten. Aber jetzt brauche ich 3,25er und habe keine. Und ich dachte mir, nichts ist frustrierender als anzuschlagen, dann 5 cm zu stricken und dann nicht weiter stricken zu können, weil ich die richtige Nadelstärke nicht habe. Und deswegen habe ich noch nicht angeschlagen. Das ist aber auch der einzige Grund. Das war leider vorher nicht so ersichtlich, sonst hätte ich mich, als ich zwischendurch mich halbwegs gesund gefühlt habe, doch mal Nadeln besorgt. Aber ja, so ist es leider dahingegangen. Vielleicht schaffe ich es jetzt unterwegs, dass ich in irgendein Wollgeschäft komme und mir da was besorge. Und sonst muss ich eben, wenn ich wieder in Hamburg bin, anschließend hier einkaufen gehen und dann später anschlagen. Wir werden sehen. Ich werde euch berichten. Das lässt sich quasi gar nicht vermeiden. Ja. Genau, so viel aber zu den Dingen, die bei mir auf den Nadeln sind. Jetzt muss ich einmal gucken, mit welcher Farbe ich weiter stricken muss. Weil das ist das einzig Schwierige. Ich muss ungefähr nach jeder Reihe gucken, mit welcher Farbe ich die nächste Reihe stricken muss. Ich muss schon wieder eine linke Reihe stricken, denn ich muss mit Orange stricken. Und Orange hängt auf der anderen Seite. Orange hängt auf der anderen Seite, genau. Das ist, ich lasse die Fäden halt einfach da baumeln, wo sie fertig sind und stricke dann, je nachdem, welche Farbe dran ist, eine rechte oder eine linke Reihe, was zur Folge hat, dass ich manchmal auch 3 linke Reihen in Folge stricke oder 4. Aber deswegen musste ich gerade einmal auf meinen schlauen Plan gucken, damit ich mit der richtigen Farbe weitermache. Das ist dann aber bei Ab- und Zunahmen auch kompliziert, oder? Ja, da sind ja Maschenmarkierer. Ja, da muss man denken, ob man vorwärts oder rückwärts und vor oder nach dem Maschenmarkierer. Ja, und überhaupt, ob es gerade die richtige Reihe dafür ist. Ja, aber das habe ich mir alles reingemalt. Ich habe mir in mein, ich sage jetzt halt das der Julia gerade mal kurz, ich habe mir ja die Reihen markiert und ich habe an die Reihen mit Farbstiften dran gemalt, ob ich für die Vorderseite rechts, Vorderseite links oder das Rückenteil irgendwas beachten muss. Und immer da, wo ein bunter Strich ist, muss ich dann in die Anleitung gucken, ob ich gerade zu- oder abnehmen oder sonst was machen muss. Also da habe ich ziemlich viel Zeit reingesteckt, schon im Frühjahr. Und ich war ja sehr dankbar, dass ich das jetzt einfach wieder aus der Tasche ziehen konnte, weil es schon fertig war. Dieser Zettel darf aber nicht verloren gehen. Diese Kreise da, die haben aber nichts zu besagen. Doch, die sind zum Abhaken. Also, ne, weil 3 sind 3 Kreise. Jede Reihe. Ich mache vielleicht ein Foto und packe es in die Shownotes. Wie auch immer. Also, ich habe mir eine Excel-Tabelle gemacht, wo halt drin steht, 2 Orange, 2 Beige, 2 Grün, 2 Orange, etc. Dahinter sind jeweils in Klammern so viele, wie Zahlen vorne stehen, O-Kringel, damit ich was zum Abkreuzen habe und weiß, okay, ich habe von den 2 Streifen schon einen gemacht. Soweit, so gut. Und dann habe ich eben noch Ein Foto hilft, würde helfen. Ich glaube auch, sonst rede ich noch 3 Stunden und keiner hat es trotzdem verstanden. Wie auch immer. Trotzdem hat es keiner verstanden. Oh, Julia, red du weiter. Weiß ich nicht. Erzähl, was wir gestern geguckt haben, unseren gemeinsamen Medientipp. Ja, wir haben gestern, ich habe ja keinen Fernseher, deswegen bin ich immer ganz glücklich und zufrieden, wenn ich dann auswärts mal irgendwo fernsehe. Klingt auch blöd, ne? Klingt, als würde es dir tatsächlich fehlen. Nee, das tut es eigentlich überhaupt nicht. Aber nein, ich sag's anders. Ich genieße das dann hin und wieder, wenn ich woanders bin und was Gutes im Fernsehen läuft oder jemand was aufgenommen hat, das dann zu gucken. Aber ich genieße das dann auch wirklich im Sinne von, das ist ein aktives Gucken und naja, ich höre an dieser Stelle mal auf. Genau, dann erzähle ich mal, was wir geguckt haben. Und zwar ist das was in den letzten Tagen, ich kann gar nicht genau sagen wann, auf Arte lief. Also ihr merkt schon, ich gebe meistens Arte-Tipps, weil das ist tatsächlich auch so ziemlich das einzige Fernsehprogramm, was ich außer ein wenig Lokalfernsehen und Nachrichten überhaupt gucke. Liegt aber auch daran, dass ich die Arte-Programmzeitschrift im Abo habe, weil ich die einfach so unsäglich gut finde und das Programm von Arte mir einfach sehr gut gefällt. Ja, das ist das schon Werbung? Wie auch immer. Auf jeden Fall, ich kriege kein Geld dafür, ich bin einfach nur begeistert. Ja. Ich glaube, wir sind auch keine Influencer. Ich glaube auch, wir sind keine Influencer. Unsere Hörerschaft ist einfach zu klein. Egal. Auf jeden Fall haben wir geschaut, eine Geo-Reportage über Harris Street. Und die Bilder waren toll, die Landschaft war toll, es gab tollen Stoff zu sehen, es gab Schafe zu sehen, es gab Webstühle zu sehen, Leute, die mit super nettem schottischem Akzent gesprochen haben. Oh. Und ja, es müsste noch in der Arte-Mediathek sein. Ich weiß auswendig leider nicht genau bis wann, aber das will ich vielleicht noch dran schreiben, wenn ich den Link in die Shownotes packe, falls ich das gleich nicht vergesse. Und ja, das wäre unser Tipp für mich, falls ihr noch was gucken wollt und euch über die Feiertage langweilig wird. Oder ihr danach noch gucken wollt. Oder so. So. Haben wir sonst noch was? Nee, bei mir ist nichts passiert. Ich war viel krank. Es war nicht so spannend. Ich überlege gerade mal kurz, aber ich glaube, nee, ich habe nichts gekocht, nichts gegessen. Wir wollen gleich noch lecker kochen. Ja. Aber das bringt jetzt auch noch nichts. Ein vorgezogenes Weihnachtsmenü sozusagen. Genau. Nein, aber was ich noch erzählen könnte. Und ich bin auch nirgendwo hingefahren, wenn mich nicht alles täuscht. Außer nach Hamburg, aber das ist jetzt nicht so aufregend. Ja, und das Team-Event. Aber ach nee, das hatte ich beim letzten Mal. Wann haben wir denn aufgenommen? Ich weiß es nicht. Vor 2 Wochen vielleicht? Ist auf jeden Fall noch nicht lange her. Naja, wie dem auch sei. Was ich noch erzählen will, was mich tatsächlich sehr... mitgenommen ist das falsche Wort. Wir hatten Firmenweihnachtsfeier und ein Programmpunkt auf dieser Feier mit mehreren hundert Leuten war tatsächlich ein Hypnotiseur. Und ich muss sagen, ich fand das extrem freaky. Also der hat tatsächlich, also ich kannte einige, also der hat Freiwillige gesucht, es wurde also niemand gezwungen. Ich kannte einige der Kollegen und Kolleginnen, die sich da hingesetzt haben und freiwillig hingestellt haben. Und es war unglaublich, es hat nicht bei allen funktioniert, aber einige waren wirklich total von dieser Stimme weg. Der hat die wirklich total weggeschossen. Ich weiß auch nicht, es war total faszinierend. Mich würde das mal interessieren, ob das bei mir funktioniert. Keine Ahnung, man muss sich drauf ein. Also eine der Kolleginnen war eine, die schon gekündigt hat, weil sie aus privaten Gründen aus Hamburg wegzieht. Und die hat ja gesagt, wenn ich mich zum Affen mache, egal, ich bin ja dann bald weg. So, und die ist da also relativ entspannt draufgegangen und die ist also sowas von darauf angesprungen, das ist unglaublich. Und nachdem der mit seiner eigentlichen Show fertig war, standen die noch so ein bisschen im Flur, wo es ein bisschen ruhiger war und eben nicht so viele Leute drumherum standen. Und da war sie und noch eine Kollegin von ihr, die auch vorher mit dabei war, bei der hat es aber auf der Bühne nicht funktioniert. Und also unglaublich, die eine hat er wirklich... Er hat sich von hinten an die angeschlichen, sie hat also auch nicht, hat ihn auch nicht kommen sehen. Der hat sich hinter sie gestellt, hat die Hand um sie rumgelegt, hat vor ihrem Gesicht geschnipst und sie ist ihm in den Arm gefallen. Wirklich, wie in so einem Film. Es war wirklich spooky. Ich stand da einen Meter neben und ich habe ihr gerade noch die Flasche aus der Hand genommen, die auf den Boden aufschlägt. Also es war wirklich, ich weiß auch nicht, es hat mich total, total aus der Fassung gebracht, das zu sehen, wie das funktioniert. Also unglaublich. Also sehr spannend, der hat jetzt nichts Peinliches oder nichts wirklich Peinliches mit denen gemacht, also im Rahmen einer Firmenfeier angemessen, aber also die eine hat er dazu gebracht, dass sie ihn ganz schrecklich findet und dass sie ihn total anschnauzt, wenn er versucht mit ihr zu reden. Und red nicht mit mir, lass mich in Frieden. Es war sehr nett und er hat sie halt irgendwie, also hat bei allen dafür gesorgt, dass wenn man sie bis eine Dreiviertelstunde nach Ende der Show, wenn man ihnen die Hand gibt, dass sie einen unglaublichen Lachanfall kriegen. Oh Gott! Und die Armen. Genau, die Armen. Es haben auch einige Kollegen schamlos ausgenutzt, aber es war wirklich, also es war wirklich daneben zu stehen und das zu sehen, unglaublich. Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass sowas wie Rauchen aufhören, Gewichtsabnahme oder so unter Hypnose oder mit Hypnosehilfe, dass das tatsächlich funktioniert. Ich habe das bislang immer so ein bisschen, naja, nicht belächelt, aber einfach irgendwie nicht groß ernst genommen. Aber wenn man das so sieht, es ist tatsächlich, also weil ich eben auch genau weiß, dass diese beiden Kolleginnen es nicht gespielt haben, ja. Es ist total krass. Also ich stand wirklich daneben und er hat 2, 3 Kolleginnen hinter da in dieser Flursituation immer genommen, also wir waren im Firmengebäude, deswegen kann ich Flur sagen, es war jetzt nicht irgendein Veranstaltungsort. Und der hat die angeschnipst und die sind umgefallen. Es war wirklich ganz, ganz krass. Und frag meinen Mann, ich habe wirklich die 2 Tage danach gebraucht, um mich davon zu erholen. Ich war total, total geschockt davon, wie gut das geklappt hat. Also das ist wirklich was, also ich würde jetzt nicht in eine Hypnose-Show irgendwie gehen, um mir das anzugucken, weil ich es einfach in so einem Showcharakter total merkwürdig finde. Und ich würde mir auch sehr gut überlegen, wenn ich das zu therapeutischen Zwecken, wie auch immer, nutze, bei wem ich das machen wollen würde, weil die tatsächlich da auch, also ne, man sieht halt, die könnten theoretisch auch jeden Mist mit dir machen. Ja, und die sind ja dann, wenn du das privat als Therapie oder dergleichen machst, dann ist ja niemand da, der das beaufsichtigt. Ne? Genau, das ist der Punkt. Also was aber auch gut zu sehen war, also hat die eine Kollegin, die so gut angesprungen ist drauf, der hat sie dazu gebracht, dass sie nicht mehr sagen kann, wie sie heißt. Oh. So nach dem Motto, du weißt nicht, wie du heißt, oder wenn du es weißt, kannst du es nicht aussprechen. Hat super funktioniert. Er hat sie dann gefragt, ob sie Geschwister hat. Ja. Und haben die noch eine Schwester? Ja. Und wie heißt die? Ja, die heißt, das konnte sie sagen. Und wie heißt du? Weiß ich nicht. Wenn sie über sich in der dritten Person gesprochen hat, das ging, aber über sich selber konnte sie nicht sprechen. Und das hat funktioniert. Und dann hat er noch versucht, ihr einzureden, sie hieße Waltraud. Das hat nicht funktioniert. Da konnte sie dann plötzlich sagen, dass sie, wie sie wirklich heißt. Also, okay. Also man kann also offensichtlich die Leute nicht dazu bringen, irgendwas zu machen, was ihnen total gegen den Strich geht. Aber es war echt, also ich fand das sehr unheimlich. Das erinnert mich an eine Columbo-Folge. Ja, genau. Ich habe das meiner Mutter erzählt und sie kam auch gleich mit der Columbo-Folge. Und das ist auch das, was mir eingefallen ist. Wo sich die Frau vom Balkon gestürzt hat, aber weil man sich eigentlich nicht Böses tun kann angeblich. Und dann hat er sie aber so beeinflusst, dass ihr, glaube ich, warm war oder so und sie in den Pool springen wollte. Genau, irgend sowas. Also man kann, glaube ich, man muss dann, also wenn man damit jemandem wirklich fies schaden will, muss man es so machen, dass er nicht merkt, dass er sich schadet. Ja. Irgendwie sowas. Aber ich glaube, es ist echt, also ich habe immer noch so eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das war echt voll krass. Verstehen. Also natürlich war es auch unterhaltsam und witzig, aber es war auch echt unheimlich. Also so ganz habe ich mich noch nicht erholt von der Aktion. Eine nachhaltige Firmenfeier. Ja, auf jeden Fall. Ich habe dann am nächsten Tag besagte Kollegin auch angeschrieben, weil wir eh noch was Dienstliches klären mussten. Und dann hatte ich gefragt, ob es ihr denn gut geht und ob sie irgendwelche Nachwirkungen hat. Meint sie, nee, soweit alles gut. Es wäre ihnen nach wie vor etwas unheimlich, was der mit ihr gemacht hätte. Ja. Also, aber außer, dass es ihr unheimlich war, hatte sie keine spürbar negativen Nachfolgen oder so. Nachwirkungen. Ist jetzt nicht irgendwie Kopfschmerzen oder irgendwas. Also das war schon, ja, es war sehr merkwürdig. Also falls das jemand mal ausprobieren möchte, geht zum Hypnotiseur, es ist krass. Also unglaublich. Ja, ich glaube, ich würde das dann auch eher in so einer Show machen, wo das halt unter Aufsicht ist. Ja, wahrscheinlich. Wo man dann weiß, da wird kein Schabernack mitgetrieben. Ja, und wo du vor allem auch vielleicht jemanden dabei hast, der dann auch noch guckt, was mit dir passiert. Ja, klar. Ja, ich denke, deswegen haben sich so viele Freiwillige gefunden, die das auch alle irgendwie so unter Aufsicht machen wollen. Das ist ja schon faszinierend, ne? Ja, wobei ich bin nicht sicher, ob ich es lieber auf einer Firmenfeier oder unter gänzlich Fremden machen wollen würde. Ich weiß es nicht. Also der hat, wie gesagt, nichts wirklich Peinliches mit denen gemacht, aber es war schon irgendwie merkwürdig. Naja. Sonst war die Firmenfeier, davon abgesehen war die Firmenfeier aber auch sehr nett. Ja, aber irgendwie, das hat mich irgendwie am nachhaltigsten beeindruckt auf der Veranstaltung. Ja, das merke ich. Ja, haben wir noch mehr zu erzählen? Ich glaube, ich nicht. Ich auch nicht. Wie gesagt, ich habe nichts weiter gemacht. Ja, dann können wir ja schon allen ein schönes Weihnachtsfest wünschen. Schönes Weihnachten. Wintersonnenwende haben wir jetzt verpasst. Für alle, die eher darauf spezialisiert sind. Ich bin ja nicht so ein Weihnachtsfreund. Genau, ja, Feiertage kann man ja trotzdem allen wünschen. Und ja. Was auch immer, weil die meisten haben ja dann doch in irgendeiner Form frei, wenn sie nicht gerade in irgendwelchen Berufszweigen unterwegs sind, wo es Notdienste und Sonderdienste und sowas alles gibt. Ich glaube, es gibt auch Leute, die im Büro arbeiten zwischen den Tagen. Ne? Das schon, aber ein paar Feiertage frei haben ja dann zumindest alle, ja. Wenn sie nicht Notdiensten, das Schichtdiensten, was auch immer. Ja, dann wünschen wir vielleicht allen auch noch einen guten Start ins neue Jahr. Auf jeden Fall. Und wir hören uns dann nächstes Jahr, oder? Ich würde auch sagen, bis hoffentlich im Januar. Ja. Macht es gut, feiert schön, nicht zu doll und nachher jeder wie er mag. Genau. Lasst es euch gut gehen. Tschüss. Bis dann.